SWR 2 Wissen. August Wilhelm Iffland, ein Bühnenstar der Goethezeit. Eine Sendung von Eva Susanne Bayer. Aber ist euch auch wohl, mein Vater? Ganz wohl, mein Sohn. Was hattest du mir zu sagen? Die Post ist angekommen. Ein Brief von unserem Korrespondenten in Leipzig. Nachrichten von meinem Sohn Karl. So ist es. Aber ich fürchte, ich weiß nicht, ob ich... Ist euch wirklich ganz wohl, mein Vater? 13. Januar 1782. Uraufführung der Räuber im Mannheimer Nationaltheater. Ein genialer Anfang. Schon nach den ersten Fragen von Franz und den Antworten seines Vaters ahnen die Zuschauer, dass Franz eine infame Intrige gegen seinen Bruder Karl spinnt. Wenn ihr krank seid und die leiseste Ahnung habt, es zu werden, so lasst mich. Ich will zu gelegenerer Zeit mit euch reden. Diese Nachricht ist nicht für einen zerbrechlichen Körper. Glaubt man dem oft zitierten Bericht eines Augenzeugen, dann hat wohl selten ein Theaterstück solch eine Wirkung hervorgerufen wie Schillers rebellisches Jugenddrama. Das Theater glich einem Irrenhause. Rollende Augen, geballte Fäuste, stampfende Füße, heisere Aufschreie im Zuschauerraum. Fremde Menschen fielen einander schluchzend in die Arme. Frauen wankten einer Ohnmacht nahe zur Tür. Es war eine allgemeine Auflösung wie im Chaos, aus dessen Nebeln eine neue Schöpfung hervorbricht. Darsteller des Schurken Franz ist August Wilhelm Iffland, wie Schiller 23 Jahre alt. Das Publikum tobt vor Begeisterung. Selten war es vom Spiel seines Lieblings so hingerissen wie an diesem Abend. Im Saal sitzt auch Friedrich Schiller, damals noch Regimentsmedikus im Dienste des württembergischen Herzogs Karl Eugen. Er hat Stuttgart heimlich verlassen, um bei der von ihm so heiß ersehnten Premiere dabei zu sein. In einer anonymen Theaterkritik schreibt er: Herr Iffland, der den Franz vorstellt, hat mir am vorzüglichsten gefallen. Wenn nur Herr Iffland seine Worte nicht so verschlänge und sich nicht im Deklamieren so überstürzte. Deutschland wird in diesem jungen Mann noch einen Meister finden. Tatsächlich wird Iffland der berühmteste Schauspieler der Goethezeit. 1796 wird er Leiter des Königlichen Schauspielhauses in Berlin. Als er 1814 im Alter von 55 Jahren stirbt, verliert die Theaterwelt einen glänzenden Schauspieler, einen überaus fruchtbaren Dramatiker und eine Persönlichkeit, die das gesellschaftliche Ansehen des Schauspielerberufs erheblich aufgewertet hat. Der Schurke Franz in den Räubern bleibt lange seine Paraderolle. Winkt. Ohne der Wahrheit nahe zu treten, der das Schreckenerregende erhält, das Zurückstoßende und Ekelhafte zu gebrauchen, ist ein Künstler. Bösewichte, Feuerköpfe und Querdenker, die das Theater des Sturm und Drang so zahlreich hervorbringt, sind nicht das eigentliche Rollenfach Ifflands. Ausweglose Tragik, das Himmelsstürmende und Höllenwühlende sind seine Sache nicht. Er ist ganz ein Kind der Aufklärung, die Vernunft und Ebenmaß feiert. Dass er Schauspieler werden will, wusste er angeblich schon als Kind. Als Fünfjähriger hat der Sohn eines höheren Beamten in seiner Geburtsstadt Hannover zum ersten Mal das Theater besucht, als man dort Molières eingebildeten Kranken spielte. Jahrzehnte später schreibt er in seiner Autobiografie »Meine theatralische Laufbahn«: »Die Musik, das Hinaufrollen, das Verschwinden des großen Vorhanges dünkte mich eine Zauberei. Der große, helle, freundliche Raum hinter dem Vorhange war mir unerwartet. Als er von wohlgekleideten Menschen betreten wurde, als diese sprachen, lachten, als in dem hellen Raume eine Handlung vorging wie zu Hause, so war ich ganz außer mir vor Bewunderung und Freude. Ich küsste meinen Bruder, ich sprach kein Wort, um von der himmlischen Herrlichkeit nichts zu verlieren. Das zierliche Benehmen der Person dünkte mich so reizend, so ehrwürdig. Man erklärte mir, dass sie das alles auswendig gelernt hätten. Nun staunte ich sie an, wie hohe, besondere Wesen. Diese Art der Begeisterung ziemt sich aber nicht gut im Hause. Der Schauspielerberuf ist verachtet. So geriet ich in Zorn und Kummer. Schauspieler sind damals in der Regel noch Vagabunden, die von Stadt zu Stadt ziehen und in öffentlichen Sälen oder schnell aufgestellten Bretterbuden Possen voller Zoten spielen, um das Publikum anzulocken. Außerdem soll es um ihre Moral mehr als schlecht bestellt sein. Freilich gibt es Ausnahmen. Einige Prinzipale setzen auch anspruchsvolle Stücke auf ihren Spielplan und dürfen mit ihren Schauspielern in Hoftheatern auftreten. Diese Hoftheater werden sonst für Opernaufführungen oder von einer festangestellten französischen Schauspieltruppe genutzt. Noch sind anspruchsvolle deutschsprachige Theaterstücke selten und die deutschen Akteure bemühen sich, so zu spielen wie die Franzosen. Der Dichter Gotthold Ephraim Lessing entrüstet sich über das affektierte Spiel der Aktrisen. Sie erscheinen ihm wie Drahtpuppen. Bald mit der rechten, bald mit der linken Hand die Hälfte einer kringlichten Acht abwärts vom Körper beschreiben oder mit beiden Händen zugleich die Luft von sich wegrudern, heißt ihnen Aktion haben. Weg mit diesen unbedeutenden Gesten. Reiz am unrechten Orte ist Affektation und Grimasse. Und eben derselbe Reiz, zu oft hintereinander wiederholt, wird kalt und endlich Ekel. Von 1767 bis 69 ist Lessing Dramaturg am neu gegründeten Nationaltheater in Hamburg. Lessing und Johann Friedrich Löwen, der Leiter der Bühne, wollen ein anderes Theater, ein deutsches Nationaltheater mit Niveau. Sie reformieren den Spielplan, konzentrieren sich auf deutsche Stücke oder Übersetzungen, fördern die Bildung der Schauspieler und widersetzen sich dem hohlen Deklamieren. Sie verlangen vom Darsteller, dass er das ganze Stück kenne und nicht nur seine eigene Rolle. Der Schauspieler muss überall mit dem Dichter denken. Er muss da, wo dem Dichter etwas Menschliches widerfahren ist, für ihn denken. Hervorragende Schauspieler stehen Lessing in Hamburg zur Verfügung. Vor allem Konrad Eckhoff. Man nennt ihn den Vater der Schauspielkunst. Ein Kritiker schreibt: Eckhoff ist sicher unter den Schauspielern gewesen, was Lessing unter den Dichtern war. Der Erste, der Unerreichliche. Wer kannte wie er alle Falten des Herzens, wer so alle Farben und Kontraste der Stände? Wer hatte so alle Klänge und Töne der Leidenschaft in seiner Gewalt? Wer war immer der Mensch, den er vorstellte, und niemals Eckhoff? Wer machte so Voltaires und Corneilles Totengerippe zu seelenvollen, kraftvollen Wesen, Herz und Geist interessierend? Man konnte von ihm sagen, er war nicht der Nachahmer der Natur, er war die Natur selbst. Natürlichkeit sollte das Schlagwort der Aufklärung werden. Doch zunächst einmal scheitert die Idee des Nationaltheaters. Nicht nur an der Dickköpfigkeit der Schauspieler, sondern vor allem am Desinteresse des Publikums. Nach nur 2 Jahren muss das Theater schließen. Doch manche Schauspieler tragen Lessings Ideen weiter. Vor allem Konrad Eckhoff, der häufig in Hannover gastiert. Dort sieht ihn der junge Iffland. Eckhoff wird sein umschwärmtes Vorbild. Ein Mitschüler Ifflands ist Karl Philipp Moritz, ebenfalls ein ehrfürchtiger Theaterbewunderer. Später schreibt Moritz in seinem autobiografischen Roman Anton Reiser, er und Iffland hätten schon als Kinder große Freude am Deklamieren gehabt. Iffland übertraf Reiser weit an lebhaftem Ausdruck der Empfindung. Reiser aber empfand tiefer. Iffland war zum Schauspieler geboren. Er hatte schon als ein Knabe von 12 Jahren alle seine Mienen und Bewegungen in seiner Gewalt und konnte alle Arten von Lächerlichkeiten in der vollkommensten Nachahmung darstellen. Trotz seiner großen Begabung wollen Ifflands Eltern, dass ihr Sohn Pfarrer wird und nicht Schauspieler. Aber wie glanzlos ist doch der Auftritt eines Geistlichen auf der Kanzel im Vergleich zum Bühnenauftritt eines Schauspielers. Später schreibt Iffland in seiner Autobiografie: Es ging kein Zauberwerk von seinem Auftreten her. Er stand allein, er stand im Dunkeln, in einem engen Raume, bedeckt bis an die Brust und beschattet von einer aufgetürmten, finsteren Masse über seinem Haupte stand er da. Er sprach nicht wie andere Menschen. Er sang in einem heulenden Jammertone, niemand antwortete ihm, und die Menschen waren eingeschlafen. Zunächst aber verspricht der junge August Wilhelm seinem Vater, sich zum Pastor ausbilden zu lassen. Doch je näher der Beginn seines Studiums rückt, umso unglücklicher wird er. Das Jahr, die Akademie zu beziehen, war angetreten. Ich hatte zu Hannover weder Freude noch Frieden mehr zu hoffen. Nicht jetzt, nicht künftig. Ich durchkämpfte dies alles eine lange Nacht hindurch. Vor dem Tode kann keine bängere Nacht hergehen. Am Morgen früh bat ich um die Erlaubnis, eine Reise über Land zu machen, küsste die Hand meiner Eltern, riss eine Zeichnung von meines Vaters Gesichte von der Wand und ging halb sinnlos aus dem väterlichen Hause in die Welt. Iffland ist 18 Jahre alt, als er im Februar 1777 von zu Hause ausreist. Es vergehen Jahre, bis er sich mit seinen Eltern aussöhnt. Er hat keinerlei Beziehungen zu irgendeiner Bühne, aber er weiß, dass der verehrte Konrad Eckhoff am Hoftheater Gotha engagiert ist. Der Fürst von Gotha ist damals der Erste, der eine deutsche feste Truppe subventioniert und damit für das Auskommen der Schauspieler sorgt. Iffland spricht vor und wird sofort angestellt. Nun kann er aus der Nähe sein Idol studieren und von ihm lernen. Eckhoff versucht, seinem Ensemble nicht nur in künstlerischen, sondern auch in menschlichen Tugenden ein Vorbild zu sein. Eduard Devrient, Regisseur und Theaterschriftsteller, schreibt später: Das erste große Schauspielermuster Eckhoff war ein ehrbarer, rechtschaffener und gottesfürchtiger Mann, dem keine einzige Eigenschaft eines echten Christen und guten Bürgers fehlte. Lessings Vorstellungen von einem gemäßigten Realismus wirken in Eckhoffs Spiel fort. Und Eckhoff wiederum beeinflusst seinen Schüler Iffland. Über Iffland schreibt Devrient: Durch seinen Fleiß, seine Bildung und eine feine Biegsamkeit des Talents begünstigt, hat er sehr rasche Fortschritte gemacht. Sein auffallendes Zuhause-Sein in Rollen aus der höheren Gesellschaft verdankte er seiner Abkunft aus einer angesehenen Familie. Dieser Umstand war es, der Ifflands Talent und seinen Einfluss auf die Kunst überhaupt wesentlich charakterisierte. Im Juni 1778 stirbt Konrad Eckhoff. Im September wird das Ensemble des Hoftheaters Gotha aufgelöst. Doch der junge Iffland und seine Kollegen haben Glück. Sie werden an das neu gegründete Mannheimer Nationaltheater engagiert. Intendant ist Heribert von Dalberg. Zwar hat die rege Residenzstadt in den Jahren zuvor an Glanz verloren, denn der Pfälzer Kurfürst Karl Theodor hat nach Erlangung der bayerischen Kurwürde seinen Hof nach München verlegt. Er unterstützt das Mannheimer Theater aber weiter finanziell. Musik und französisches Schauspiel hat man in Mannheim schon immer intensiv gepflegt. Dort spielt die berühmte Mannheimer Hofkapelle. 1777 und 78 hält sich der junge Mozart in der Stadt auf. Nun soll dort auch das deutsche Theater einen Höhepunkt erleben. Und stolz nennt man es nach dem Hamburger Vorbild Nationaltheater. Am 7. Oktober 1779 wird es eröffnet. Besonders Iffland findet den Beifall der Zuschauer. Ein Schauspielkollege schreibt über ihn: Ein junger Mann von 19 Jahren. Sein Spiel ist einsichtsvoll und richtig und verrät allemal den denkenden Künstler. Er spielt komische Alte und Karikaturen, doch ist er auch in jungen Rollen nicht schlecht. Seine Gage ist 6 Taler und 4 Klafter Holz. Doch Iffland gibt sich nicht damit zufrieden, in fremden Theaterstücken zu brillieren. Schon als 22-Jähriger debütiert er mit seinem eigenen Trauerspiel »Liebe und Pflicht im Streit«. Es ist eine Geschichte um eine Fahnenflucht aus Liebe, die mit der Hinrichtung des Helden bestraft wird. Der junge Autor drückt tüchtig auf die Tränendrüsen. Sein Thema ist auch der Generationenkonflikt zwischen unvernünftigen Jungen und vernünftigen Alten. Ein Thema, das Iffland auch später immer wieder aufgreift. Die meisten seiner Stücke sind Kassenschlager und werden sehr viel häufiger gespielt als die Dramen von Schiller oder Goethe. Inhaltlich und vor allem ästhetisch reichen sie allerdings nicht im Entferntesten an die Klassiker heran. Aber man erfährt durch sie mehr über den damaligen Zeitgeist, über bürgerliches Fühlen und Denken, als bei den großen Geistern aus Weimar. Ifflands bevorzugtes Metier sind die bürgerlichen Schauspiele. Dass die Sorgen und Schicksale einfacher Bürger die Bühne erobern, ist vor allem Lessing mit seinen Dramen Miss Sarah Samson und Emilia Galotti zu verdanken. Leidenschaften, Tugenden und tragische Verwicklungen wurden bis dahin nur den höheren Ständen zugeschrieben. Lessing aber stellte erstmals Bürger auf die Bühne. Anhand ihrer Schicksale, ihrem Verhalten, sollen die Zuschauer Vorbilder für ihr eigenes Leben bekommen. Lessing möchte bürgerliche Tugenden, Anstand und Ehrlichkeit fördern. Das Theater soll neue Einsichten vermitteln, belehren, bilden, bessern. Auch Iflands Motto lautet: Veredelung der Sitten und Gefühle ist der Zweck, den ich in meinen theatralischen Schriften erreichen möchte. In diesem Ziel stimmt er auch mit Schiller überein. Dieser ist von Juli 1783 bis April 1785 als Theaterautor in Mannheim engagiert. In dieser Zeit entsteht die Tragödie Luise Millerin, eine kraftvolle Tragödie über die Liebe zwischen einem Adeligen und einer Bürgerlichen. Iffland gibt ihr den zukräftigeren Titel Kabale und Liebe. Er spielt hier wieder einen Intriganten, den Sekretär Wurm. Anfangs sollen sich der Dichter und der junge Theaterstar gut verstanden haben, dann aber werden sie vorübergehend zu Gegnern. Schiller hat gerügt, dass die Schauspieler in Kabale und Liebe sich nicht genau an seinen Text hielten und immer wieder improvisierten. Die Schauspieler ärgern sich über diese Kritik und Iffland rächt sich. Er bestellt bei einem Freund eine Posse mit dem Titel »Der schwarze Mann«, die Schiller in der Gestalt des redseligen Theaterdichters Flickwort persifliert. Später entschuldigt sich Iffland bei Schiller für diese Kränkung. In Mannheim muss Schiller auch noch erleben, dass das Publikum Ifflands Stück »Verbrechen aus Ehrsucht« noch lauter bejubelt als seinen »Kabale und Liebe«. Auch die Schauspieler mögen Ifflands Stücke lieber. Schillers Sprache finden sie zu schwierig, zu anspruchsvoll. Auch bei Iffland geht es um Standesschranken und konfliktreiche Liebesbeziehungen. Aber er fürchtet die tragische Konsequenz und den tödlichen Schluss. Gleich zu Beginn will Oberkommissär Ahlden seinen Sohn zu einer Heirat überreden. Der weigert sich. Das begreife ich nicht. Das Mädel ist hübsch, brav, jung, reich. Du heiratest in eine gute Familie, kriegst Freunde, Verbindungen, kannst eine Karriere machen. Die Konstellation ist gut. Was fehlt noch? Warum willst du nicht? Hey, oder liebst du eine andere? Ja, mein Vater. Das ist mir nicht lieb. Das ist dumm. Recht dumm. Nur durch sie kann ich glücklich werden oder niemals. Glücklich werden, das ist's eben. Gesehen, geliebt und glücklich sein. Das ist bei euch eins. Wer ist sie? Die junge Ruhrberg. Die ist nichts für dich. Die Ruhrberg wird meine Schwiegertochter nicht. Warum nicht? Die Konstellation ist nicht gut. Denn wenn du die Ruhrberg heiratest, dann bleibst du, was du bist. Und du musst weiter. Da brauchst du Beziehungen, musst Vermögen erheiraten. Sonst machst du keine Karriere. Ich bin von Betrügern zugrunde gerichtet. Habe kein Vermögen, kann dir nichts nachlassen als ein schuldenfreies Haus und einen guten Namen. Die Ruhrbergs sind heruntergekommen. Das Mädchen groß erzogen, die Mutter eine Närrin, der Bruder oben hinaus und nirgends an. Ein sauberes Früchtchen, ein Windbeutel, ein Bursche, der mit Abenteurern herumschlendert, ein Spieler. Ifflands Kernidee ist die Würde des Bürgerstandes, der sich nicht über seine Schranken erheben soll. Obwohl er selbst sich nicht an dieses Grundgebot gehalten hat, bekennt Vater Ruhrberg, übrigens gespielt von Iffland: Ich halte Unterschiede der Stände für Bedürfnis. Und ich kann nicht leiden, dass man irgendwo sei, wo man nicht hingehört. Wenn ich nun sehe, dass ein Bürger so viel Geringschätzung des freien Willens, so wenig Gefühl seiner eigenen Menschenwürde hat, dass er glaubt, der Abglanz einer fremden Würde könne seinen Wert erhöhen, so bedauere ich ihn. Über 60 Schauspiele verfasst Iffland. Meist unterhaltende Rühr- und Familienstücke mit Happy End, Lustspiele und Possen. Dutzend Ware für den Zeitgeschmack. Er zeigt knorrige, aber herzensgute Familienväter, die ihre Kinder verwöhnen. Er schildert kalte Vernunftehen und rührende Neigungsehen. Lodernde Leidenschaften gibt es bei ihm selten. Deutlich wird das in seinem Drama »Elise von Wahlberg«, das sich inhaltlich an Lessings Tragödie Emilia Galotti anlehnt. Ein Fürst, natürlich verheiratet, stellt der niederen Adeligen Elise nach und will sie, um sie immer bei sich zu haben, zur Hofdame seiner Gemahlin machen. Die naive und tugendsame Elise liebt den Fürst ebenfalls, ist sich über ihre Gefühle aber lange nicht im Klaren. Ihr sittenstrenger Bruder ahnt etwas. Oh, du bist doch das beste Geschöpf auf Erden. Wenn du es nicht bleiben solltest. Ich häng mit ganzer Seele an dir, aber eher könnte ich dich tot im Sarge sehen als verdorbenen Herzens. Du betest, dass ich sterben soll? August, nun kann ich nicht mehr froh sein, wenn ich deinen Namen nennen höre. Wenn nun ein Schritt dem deinen, ein Laut deiner Stimme gleicht, so seufze ich und denke, er will mich ja unter die Erde haben. Ach, August! Elise, wenn du die Welt, den Hof, das Herz der Menschen kenntest, du, Engel der Unschuld, du würdest dich tot an die Seite deiner Mutter denken. Lessings Drama Emilia Galotti endet tragisch, mit dem Tod der Emilia und ihres Verlobten. Beide sind Opfer eines gewissenlosen Prinzen. Bei Iffland dagegen gibt es ein spießbürgerliches Glück. Der Fürst hat sich nämlich nur deshalb in Elise verliebt, weil seine Gattin ihm nicht warmherzig entgegenkommt. In der Kernszene des Stückes wird Elise zur Retterin der Fürstenehe. Es ist keine Vertraulichkeit in dieser Ehe, habe ich oft unsere Mütter sagen hören. Die liebe Fürstin geht ihrem Gemahl nicht genug entgegen. Sie hält das unter ihrer Würde. Und ein Fürst, der viel arbeitet, wünscht sich eine Hausfrau. Das ist sie nicht. Sie ist streng gegen ihn und stolz. Natürlich versöhnt sich das adlige Paar. Der Fürst unterdrückt seine Liebe zu Elise und Elise folgt ihrem Bruder aufs Land. Wo man bei Iffland auch nachliest, überall gibt es gute Menschen, edle Charaktere, gerechte Herrscher. Ein Zeitgenosse schreibt denn auch kritisch: Iffland wiederholt sich zu oft. Seine Charaktere scheinen fast alle aus einem Ton gebildet zu sein. Es fehlt Iffland der mächtige Genius. Er hat sich durch die Menge seiner Schauspiele erschöpft und scheint nunmehr nicht genug zu studieren, um neue Stoffe einzusammeln und den Dingen andere Ansichten abzugewinnen. Iffland bleibt bis 1796 in Mannheim, 17 Jahre lang. Angebote anderer Theater schlägt er aus. Er hat der alten Kurfürstin versprochen, am Nationaltheater auszuharren, solange sie lebe. Als er aber nach ihrem Tod vom preußischen König Friedrich Wilhelm II. Das Angebot erhält, die Leitung des Berliner Schauspielhauses zu übernehmen, greift er zu, zum Ärger des Mannheimer Intendanten Dahlberg. Bevor er nach Berlin zieht, geht er auf eine erfolgreiche Gastspieltournee. Für mehrere Wochen ist er auf Einladung Goethes Gast am Weimarer Hoftheater, wo er auch Schiller wieder trifft. In insgesamt 13 Rollen zeigt er seine große Wandlungsfähigkeit. Unter anderem spielt er Goethes Egmont. Es ist das an ihm zu rühmen, was einen echten Künstler eigentlich bezeichnet. Er sondert seine Rollen so voneinander ab, dass in der folgenden kein Zug von der vorhergehenden erscheint. Eine jede Figur erhält durch diesen scharfen Umriss ihren Charakter. Er hat eine große Gewandtheit des Körpers. So Theaterleiter Goethe in einem Brief an einen Freund. Und Iffland schreibt später etwas schmeichlerisch an Goethe: So habe ich unter dem milden Einfluss ihrer Größe die 4 köstlichsten Wochen meines Lebens gelebt. Wärme und Kraft ging von ihnen auf mich. Von ihres Geistes Ausstattung halte ich mich und werde mich halten. Goethe hätte Iffland gern fürs Weimarer Hoftheater engagiert. Der Schauspieler entscheidet sich aber für Berlin. In der preußischen Residenzstadt lebt und arbeitet er 18 Jahre, bis zu seinem Tod. Es wird eine äußerst erfolgreiche Zeit. Als Theaterleiter setzt er sich sehr für die Dramen Schillers ein. 1799 führt er mit großem Aufwand die Dramen Die Piccolomini und Wallensteins Tod auf, später Maria Stuart, Die Jungfrau von Orléans und Die Braut von Messina. In der Inszenierung der Jungfrau spielen 200 Statisten mit. 1803 drängt er Schiller, ihm doch möglichst bald sein neues Theaterstück Wilhelm Tell zu schicken. Dann aber ist ihm das Drama vom Tyrannenmord an einigen Stellen doch zu brisant und aufrührerisch. Er bittet um Mäßigung. Zum zweiten Akt notiert Iffland: Die Rede, nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht, wünsche ich geändert. Die Berliner Regierung verstattet alles, was man in keiner Monarchie verstattet. Aber diese im hohen, schönen Schwunge dargestellten Menschenrechte mahnen an eine missverstandene Forderung, die Europa leiden machte. Will der Dichter ein Pöbel zu tumultuarischen Aufjauchzen reißen? Dieses könnte einen Effekt machen, den der Dichter nicht will und den ich nicht wünschen kann. Schiller kommt ihm entgegen. 1811 ernennt Friedrich Wilhelm III. Iffland zum Direktor sämtlicher Bühnen Berlins, auch der Oper. Unter seiner Leitung entwickelt sich Berlin zu einer der führenden Theaterstädte in Deutschland. Iffland überwacht die dramaturgische Einrichtung der Stücke, leitet die Proben und kontrolliert die Herstellung der Bühnenbilder. Alles in allem eine herkuleische Arbeit, wie er selbst schreibt. Außerdem gibt er noch Gastspiele, auch wieder in Weimar. Als Iffland 1814 stirbt, trauert ganz Berlin. Die Nachwelt flicht dem Mimen keine Grenze, heißt es bei Schiller. Und doch geht August Wilhelm Iffland in die Geschichte des deutschen Theaters ein, als einer der großen Schauspieler seiner Zeit, als Theaterreformer und Theaterleiter. Wie kaum ein anderer repräsentiert er den gesellschaftlichen Wandel des Schauspielerberufs. Wenige Jahrzehnte zuvor galten Schauspieler noch als Kanaillen, als Kropfzeug. Iffland aber ist kein Bohemian, sondern ein Mann der Gesellschaft, elegant und gebildet. Zeitgenössische Porträts zeigen einen gut aussehenden Herrn mit energischem Kinn und großen dunklen Augen. In die Theatergeschichte ist er auch eingegangen, weil der Iffland-Ring nach ihm benannt ist. Angeblich hatte berühmte Schauspieler ihn selbst getragen und verfügt, der Ring solle nach seinem Tode dem jeweils besten deutschen Schauspieler vermacht werden. In Wirklichkeit wurde dieser Ring mit dem Iffland-Bildnis antiquarisch von dem Berliner Schauspieler Theodor Döring gekauft, der auch die dazugehörige Legende in die Welt setzte. Spätere Träger waren Friedrich Haase, ein Bühnenstar des 19. Jahrhunderts, danach Albert Bassermann, Werner Kraus und der Wiener Schauspieler Josef Meinrad. Heute ist Bruno Ganz Träger des Iffland-Ringes. In SWR 2 Wissen hörten Sie August Wilhelm Iffland, ein Bühnenstar der Goethezeit. Das Manuskript schrieb Eva Susanne Bayer. Thema morgen: Pietro Aretino, eine Feder wie ein Schwert aus der Reihe Jongleure der Macht.